Über die Entstehung des Osterdatums zu reden, führt in die Sphären höherer Mathematik. Wer im Brockhaus oder anderswo nachschlägt, stößt auf Formeln und Zahlenspiele, die er weder in der Lage ist zu entziffern, geschweige denn zu verstehen. Danach beschließt man, die Zahlen Zahlen sein zu lassen und versuchsweise in Worten zu erklären, wie alles gekommen ist. Fangen wir also vorne an. Ostern, das ist das älteste und wichtigste Fest im Kirchenjahr und kalendertechnisch gesehen ein bewegliches Fest. An diesem Tag feiern die Christen die Auferstehung Jesu von den Toten. Und nach diesem Tag richten sich die anderen beweglichen Feiertage. Am Ostersonntag endet die Fastenzeit, die am Aschermittwoch beginnt. Die Karwoche, die Ostern vorausgeht, beginnt mit dem Palmsonntag und endet am Karfreitag, dem Tag der Kreuzigung Jesu. Und damit ist das Stichwort gefallen. Jesus von Nazareth ist nach der Bibel am Vorabend des jüdischen Pessachfestes gekreuzigt worden und er ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. Entsprechend feierten die Christen jüdischer Herkunft ihr Osterfest unmittelbar nach Pessach, und zwar nach dem jüdischen Kalender am 14. Nisan, am Quarta Decima. Die Anhänger dieser Regelung nannte man in der Folge die Quartodezimaner. Sie begingen also den Tag des jüdischen Pessach als Tag des christlichen Pessach, ganz gleich, welcher Wochentag das war. Die Christen im Westen kannten dagegen anfangs überhaupt kein eigenes Osterfest, weil man ja den sonntäglichen Gottesdienst hatte, bei dem jedes Mal der Auferstehung Jesu gedacht wurde. Erst allmählich kristallisierte sich ein besonderer Sonntag heraus, der erste Sonntag nach dem 14. Nisan. Die Situation Anfang des 2. Jahrhunderts war also die. Die Christen im Osten, zumal die Quartodezimaner, feierten Ostern in der jüdischen Tradition. Die westliche Kirche übernahm sie nur zum Teil und schuf sich in bewusster Abgrenzung eine neue, indem sie den Ostersonntag einführte. Immer wieder gab es Anläufe, diesen Streit zu beheben, aber erst auf dem Konzil von Nicäa gelang so etwas wie ein Durchbruch. Am 25. August des Jahres 325 legte Kaiser Konstantin fest, dass die gesamte Christenheit Ostern künftig am Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling feiern solle, und zwar nicht am gleichen Datum wie das Pessachfest. Der Rest ist wiederum Mathematik. Der Frühling beginnt am 21. März. Der erste mögliche Termin für das Osterfest war somit der 22. März. Das letzte mögliche Datum der 25. April. Und das ist die Regelung bis heute. Und das ist der Grund, weshalb im Westen und im Osten das Osterfest in den allermeisten Fällen an unterschiedlichen Tagen gefeiert wird. Denn während die westliche Christenheit bei der Berechnung neben dem Mondkalender den gregorianischen Kalender zugrunde legt, richtet sich die christlich-orthodoxe Kirche nach dem alten, dem julianischen Kalender. Hier aber findet der 21. März 13 Tage später statt als im gregorianischen Kalender, und selten nur fallen die Ostertermine in Ost und West zusammen. Wie sehr das christliche Osterfest mit dem jüdischen Pessachfest zu tun hat, ist übrigens heute noch am Sprachgebrauch erkennbar. Für Ostern steht Pasqua im Italienischen, Pack im Französischen, Pascal im Isländischen. Warum Ostern bei uns Ostern oder im Englischen Easter heißt, hat germanische Ursprünge. Eine Zeit lang dachte man, die Bezeichnung leite sich von einer germanischen Lichtgöttin namens Eostra ab. Aber diese doch eher romantische Theorie aus dem 8. Jahrhundert gilt heute als widerlegt. Eine Göttin namens Eostra ist von den Germanen niemals verehrt worden. Aber Eastron ist altgermanisch für Morgenröte, und inzwischen sind sich die Forscher einig, dass unser Ostern mit diesem Begriff zusammenhängt, wahrscheinlich weil im Mittelalter die österliche Taufe zur Zeit der Morgenröte erteilt wurde.